willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soundcheck. Im Studio ist heute Günther Jansen. In den kommenden zwei Stunden gibt es mal wieder neue Popmusik aus dem Computer. Vor genau einem halben Jahr, am 6. Januar, habe ich schon einmal einen Überblick über Aktuelles aus diesem weiten Terrain Freistil-Elektro gegeben. Also heute sozusagen ein Update, um mal gleich in der Fachsprache der Programmierer zu bleiben. Denn ohne Software, computergesteuerte Synthesizer und überhaupt alle möglichen digitalen Aufnahmeverfahren wären die Musikstücke dieser Sendung überhaupt nicht entstanden. Electricity, das war das Titelstück eines neuen Albums von Khan, genau der Khan, der auch durch seine Zusammenarbeit mit Walker bekannt geworden ist, zumindest einigen bekannt geworden ist, hier aber mit Soloaufnahmen entstanden zwischen 1991 und 95 in New York und jetzt also vielleicht im Zuge der größer gewordenen Popularität ein Teil dieses umfangreichen Musikmaterials veröffentlicht auf diesem Album Electricity von Khan. Ein bisschen verspielter, nicht ganz so streng, jetzt Ego Express, das ist ein Duo aus Hamburg, Mense Rehns und Jimmy Orgel. Beide spielten früher mal in einer Kombo mit Namen Das Neue Brot. Auch heute mischen sie noch mit bei anderen Projekten, aber zusammen eben als Ego Express. Gerade ist nach mehreren Maxis ihr erstes Album erschienen, Foxy. Ich spiele daraus das Stück 2 Stunden. We'll be right back. erst Ego Express von ihrem Album Foxy, danach die englischen LFO, aber nicht gespielt von ihrer letzten eigenen CD Advance, sondern mitenthalten auf dem Sampler Electric Community. Und aus dem Beiheft dieser zwei CDs darf ich mal ausnahmsweise zitieren. Da heißt es unter anderem: Immer mehr Produzenten lassen lästige Genregrenzen hinter sich und programmieren Beats für den Club und fürs Wohnzimmer. Und die Rede ist weiter von einem immer breiteren Spektrum elektronischer Tanz- und Hörmusik. Und bis 3 Uhr spiele ich eine kleine Auswahl aus diesem weiten, offenen Feld. Zoon, Z-O-O-N, ist der nächste, alias Pink Allen, Mitbegründer vom Projekt Sieg über die Sonne aus Frankfurt oder aus der Gegend, ich meine Frankfurt. Solo als Zoon, hier mit kalten Sequenzen auf All. We'll be right back. Detroit gilt als Wiege der modernen Technomusik. Kevin Saunderson, Derek May, June Atkins als Altmeister, später Jeff Mills, Robert Hood, Carl Craig, wie auch Claude Young. Wie die davor genannten, sowohl Plattenaufleger, DJ als auch Produzent seiner eigenen Platten. Eben, das war ein Ausschnitt seines Albums DJ Kicks. In dieser Reihe werden sozusagen Sets, Zusammenstellungen bekannter DJs herausgebracht, dabei eben auch Claude Young. Und von seiner DJ Kicks CD habe ich Maurizio ausgesucht mit M5 oder M5. Nahtlos hier aber gleich weiter mit Claude Young selbst, diesmal als Produzent seiner eigenen Musik. Impolite to Refuse, so heißt das Stück, mit enthalten auf der CD Detroit, Doppelpunkt Beyond the Third Wave. Hier also Claude Young. Thank you.

hintereinander Claude Young, sein Beitrag zur CD-Zusammenstellung Detroit Beyond the Third Wave. Neben Claude Young unter anderem noch dabei Sean Deason, Kelly Hand, Shake, Ectomorph und DJT 1000. Third Wave deshalb Detroit, weil als allererste Welle Detroit die nicht technologische Musik der 70er Jahre Funk, George Clinton, Parliament, die ja auch aus Detroit kommen, angesehen werden als Beeinflusser dieser jetzt mit der avanciertesten Technologie arbeitenden Musiker. Und die erste Welle, ich hatte es schon gesagt, Kevin Saunderson, Derek May, und natürlich darf man auch die deutschen Vorläufer wie Kraftwerk und Can, Neu, Faust nicht vergessen. Das tun die auch nicht. Also es ist nicht so, wenn ich heute von den alten deutschen Sachen nicht spiele oder aus Japan vom Yellow Magic Orchestra, dass das nicht ständig auch da ist als Hintergrund oder Bezugspunkt, auf den sich viele neuere und zeitgenössische Techno- oder Elektronikmusiker beziehen. Also nach Claude Young eben Fotech alias Rupert Parkas. Nee, Parks. Jetzt muss ich aber doch nochmal gucken. Sollte man sich doch immer notieren. Fotech heißt er als Künstlernamen Rupert Parks aus der englischen Drum and Bass Szene oder Jungle oder wie immer man Fotechs Musik bezeichnen mag. Er scheint eh keine Grenzen zu kennen in seinem elektronischen Kosmos. Jüngste Veröffentlichung von Fotech ist die EP The Hidden Camera, eben daraus Hybrid, was ja übersetzt so viel heißt wie Bastard, Mischling, Kreuzung. Man kann das übertragen auf Fotechs Musik. Leicht junglig geht's auch weiter mit einem Remix des englischen Duos Rockers Hi-Fi, und zwar Soda in Dahab, einem Stück des französischen Acts, Rap-Acts Sherpas, zu finden auf dem Album Music is Immortal. Lauter Remixe von Richard Whittingham und Glyn Bush alias Rockers Hi-Fi. Remixe entweder ihrer eigenen Stücke oder von anderen wie hier Sherpas. Thank you. Thank you.